zakvar si vida, kom kom bishpreng me ne vida. Baby baby zakvar si si vida, si shukem parisho da pati of i bita. On ti kripu dhumi shum vida, pa qa pasos bishpreng me ne briga. Baby baby zakvar si si vida, si shukem parisho da pati of i bita. Du musst nie mehr frieren, zusammen bei mein Baby sprang gebrannt. Denn ich hab so viel Cash, dass ich diese gottverdammte Sonne kaufen kann. Jetzt ist es meine, doch ich teile sie mit dir, lass es dir die Steine. Sie ist heiß, so wie wir fliegen über Meere. Kleine Affäre, feine Affäre, spürst du die Wärme. Rufen ich nie wieder, komm komm, wir sprengen meine Visa. Baby baby, sag was ist die Liebe? Ich suche in Paris oder Party auf Ibiza. Und die Kripo suchen mich schon wieder, falscher Pass, sie steigen mir den Flieger. Baby baby, sag was ist die Liebe? Ich suche in Paris oder Party auf Ibiza. Ich bin grad aufgewacht und hab einen Traum gedacht. Komm, wir hauen einfach ab aus dieser grauen Stadt. Einfach chillen irgendwo auf einer Yacht. Wie im Märchen, wie bei tausend und einer Nacht. Zu viele Scheine, doch ich teile sie mit dir. Weil wir nur beide, komm, wir heißen zu mir. Besser wie Chavelas, in La Gekla oder Vegas. Baby, geht Gas. Baby, denkst du, dass das alles fake ist? Ja, ich drucke Para, wie bei Haus des Geldes. Hinter uns die Kripo, Flüchte im Ferrari. Hier dein falscher Pass, First Class bis nach Bali. Nein, nein, rufe dich nie wieder. Komm, komm, wir sprengen meine Visa. Baby, baby, sag, was ist die Liebe? Frühstück in Paris oder Party auf Ibiza. Und die Kripo suchen mich schon wieder. Falscher Pass und wir steigen in den Flieger. Baby, baby, sag, was ist die Liebe? Frühstück in Paris oder Party auf Ibiza.